Ja, Montagmorgen haben wir es an 9.32 Uhr. Heute ein bisschen verschlafen, normalerweise bin ich früher unterwegs. Und nachdem es mit dem iPod nicht so gut geklappt hat und ich ja nur schicke auf dem Mikrofon hatte, da das Mikrofon die ganze Zeit an der Erke schliff, ja, versuche ich es heute mal mit dem Zoom und bin schon mal gespannt. Ist schon mal nicht so gemütlich, weil man das Zoom am Gerät bedienen muss. Und den iPod konnte man schön am Hebelchen bedienen. Und heute geht es mal eine Tour durch Hamburg hier. Und da das alles Mysteries und Tradis sind, hat sich das nicht für einen Film angeboten. Dafür ist das einfach, ja, kann man kaum was von zeigen. Aber für den Audio-Podcast, ja, deshalb ist es eigentlich gar kein Podcast, sondern ich sag mal, es ist die Version 0.2, nämlich der Versuch, nachdem das letztes Mal ja kläglich gescheitert ist, diesmal was hinzukriegen, was man überhaupt hören kann. Steht eine Schulklasse vor der Tür. Ich hatte mal so 10. Klasse. Also hier vor der Kunsthalle gehe ich gerade vorbei. Und die wollen offensichtlich rein. Naja, das ist falsch formuliert. Die müssen da, glaube ich, offensichtlich rein. Denn so wie die sich hier draußen schon aufführen, sind die bei Kunst und Kultur mit Sicherheit nicht an der richtigen Stelle. So. Schöner Blick auf die Inhalts, da öffnet sich gerade. Ja, die ist aber höchstens halb zugefroren. Also so kann das Einzelvergnügen, glaube ich, den ganzen Tag noch nicht. Dass das dieses Jahr noch was wird, selbst wenn wir jetzt anderthalb Wochen kalt haben. Aber es war immer zu mild zwischendrin mal. Es ist natürlich schon ein bisschen schade, man hätte sonst die Caches auf Einzel nicht mehr machen können. Aber das hatte ich ja schon letzte Woche mal probiert und nee, das hält einfach nicht. Und unter den Brücken schon gleich gar nicht. Da ist teilweise noch schieres blankes Wasser gewesen. Hat also noch überhaupt keinen Sinn. Ja, ich werde mich jetzt mal zu Wer bin ich 04, glaube ich, hier begeben. Über den Cache weiß ich schon, was auf mich zukommt. So, letztes Mal war Weihnachtsmarkt und wer den schon kennt, weiß, zum Weihnachtsmarkt kann man den mit Sicherheit nicht machen. So, die Wege vom Fußweg oben oder von der Straße runter zur Innenalster. Boah, da muss die liebe Gemeinde sich hier aber bald mal was einfallen lassen, weil das wird sonst die ersten Klagen am Wochenende geben, befürchte ich. Das sind einzige Eispanzer darunter. Ich bin da eben runtergegangen. Meine Güte, da musst du aufpassen. Und wenn du nicht aufpasst, zur Alster hin ist auch kein Zaun, kein gar nichts. Dann machst du gleich einen Abflug so richtig aufs Eis. Und das sieht wirklich, also da brauchen sie für mich nicht warnen. Da würde ich auch so mit Waffengewalt nicht raufgehen. Also, das sieht schon ziemlich gruselig aus. Ja. Ich hoffe, ich erzähle jetzt nicht wieder alles umsonst, weil es am Ende wieder aus irgendwelchen Gründen nichts geworden ist. Scheinbar bekommt einer der Läden rundherum teuren Besuch, denn da steht eine ganze Morde Security. 3-4 Leute. Und damit hatte sich das dann auch gleich völlig erledigt. Also hier muss ich tatsächlich nochmal irgendwann her. Naja, hilft ja nichts. Jetzt werde ich mal versuchen, den The Ship Broker zu Ende zu bringen. Ein Multi von Zarkir. Zarkir ist den meisten in Hamburg, glaube ich, ein Begriff. Der versteckt ganz viele Caches. Viele werden auch gleich wieder dicht gemacht, weil er irgendwas übersehen hat oder Werbung gemacht hat oder was weiß ich auch noch. Die Koordinaten sind wohl meistens nicht so doll, aber das weiß ich nur aus den Logs. Und die Rechtschreibung, die wird mit einem Random-Generator erzeugt. Und da hat man manchmal so ein bisschen das Problem, dass man einfach nicht versteht, was er einem eigentlich sagen will. Aber egal, Cash ist Cash. Und bevor ich da groß mecker, muss ich mir erstmal einen von ihm angucken. Und das werde ich jetzt mit dem Shipbroker tun. Ja, was soll ich sagen? Okay. Die Koordinaten sind vielleicht 20 Meter daneben. Die Beschreibung kann man nicht wirklich lesen. Aber so eins gefunden habe ich ihn ja. Also, ja, ist jetzt vielleicht auch nicht so schlimm, aber auch eben, naja, ein normaler Cache-Schalter. Jetzt geht es dann mal zum chinesisches Teehaus. Das ist so ein Cache, wo ich, das verstehe ich immer nicht. Da steht eigentlich schon in der Beschreibung, wird das schon schlecht gemacht vom Monat. Ja, hier ist immer viel los und schwierig und war muggelig und pass auf, dass sie nicht verbrennt. Und zum einen mag ich solche Caches nicht, wenn es da wirklich so vor Ort aussieht, das weiß ich ja nicht. Zum zweiten, wie viel Motivation soll man denn für so einen Cache haben, wenn das schon so in der Beschreibung irgendwie, ja, weiß ich auch nicht. Das, mal gucken, wie es vor Ort wirklich aussieht. Beobachtungsintensive Caches auf irgendwelchen Privatgeländen. Ja, sorry, das ist auch einfach. Man darf sich auch nicht wundern, dass die Leute da nicht so drauf stehen. Ja, schon komisch. Da an der Alster, wo alle laufen, da ist nicht ein Fußweg gestreut. Das ist alles Eispanzer, glatt. Echt die Hölle. Hier im Mittelweg, Rotenbaumchaussee, so die Ecke. Hier ist alles schön. Die Fußwege sind geräumt. Das ist schon komisch. Ein Teufel, wer denkt, das hängt mit den Leuten zusammen. Ich kenne jemanden aufziehen, was hier so parkt. Drei Autos nebeneinander sind, glaube ich, in etwa mehr Geld wert als mein Haus. Also unter mal mindestens Audi und dann aber ein S-Modell geht hier nicht wirklich viel. Auf jeden Fall schon mal ein beeindruckendes Teehaus. Und wie ich fast gedacht habe, der Cash ist wesentlich besser, als ihn seine eigene Beschreibung erscheinen lässt. Nach der Beschreibung habe ich gedacht, oh scheiße, dann wirst du da wieder beobachtet. Und dann kommt man hin und ja gut, da ist ein kleines Lädchen dran, dass die einen schon sehen, aber das ist halt nicht halb so wild. Dafür ist eine beeindruckende Location, klasse Cash. Vielleicht sollten die Nächsten immer daran denken, nicht ganz so weit tief verstecken. Weil ich habe nicht gefunden. Ich bin nämlich fast nicht rangekommen. Nur wirklich mit den, ja, wirklich fast schon mit den Fingerspitzen. Und musste deswegen mein liebes Telefonjokerchen anrufen. Aber so konnte ich auch gleich das Mittagessen klar machen. Von daher passte es dann ganz gut. Aber so wie er versteckt war, war wirklich kaum ranzukommen und das sollte man nicht machen. Ach, vielleicht nochmal als kleinen Tipp so, was mir immer sehr hilft, während ich so durch Hamburg laufe und wenn ich dann irgendwelche Denkmäler oder Besonderheiten sehe, dann fotografiere ich die immer gleich für diese ganzen Mystery-Caches, wo man dann nach irgendwas suchen muss, was man als Nicht-Hamburger eh sonst nicht findet. Und abends kommt dann der Geosetter über die Bilder, sodass die Koordinaten vermerkt sind. Und falls so ein Cache wieder gelegt wird, ist das Erste, was ich dann nochmal mache, ich gehe mal los und schau mal, ob ich so ein Bild nicht vielleicht schon habe. Also die Osterinsel ist absolut klasse. Also das ist wieder so ein Überraschungseffekt. Gut, die Dose ja, aber die Location, das ist das Versteck viel mehr. Das ist schon klasse, also das müsst ihr euch angucken. Das ist schon, sowas muss man erstmal finden, echt cool. Das Glück ist mir hold. So habe ich jetzt auch gleich den Center Court, das Bild gleich noch gefunden und kann diesen kleinen Mystery auf dem Weg zum verdienten Essen auch noch mitnehmen. Also es ist wirklich hart heute. Es sind irgendwie gefühlte minus 40 Grad. Boah, das Kinn fühle ich schon nicht mehr. Die Finger sind auch langsam schwierig. Ich bin ganz froh, dass ich jetzt so langsam Richtung Pixel komme. Und wir da erstmal was Vernünftiges essen können und vor allen Dingen ein bisschen aufwärmen. Aber erst kommt jetzt noch mal sehen, ob ich den Center Court noch finde. Das Wetter ist einfach, ja. Ich habe echt richtig motiviert zum Cachen, habe richtig Lust und so, aber dem Wetter ist es echt hart. Also, ich weiß gar nicht, bin jetzt so 3 Stunden unterwegs und echt schon ziemlich durchgefroren. Um zu fahren. So. Wie gesagt, fein und gut gefunden von dem Center Court. Da war es ja einfach versteckt. Aber auch absolut okay. Und jetzt geht es nochmal über die Graue Festung. Ja, die ehemalige Bundeswehr-Liegenschaft in der Sophienterrasse. Sieht sie jetzt schon fast was Nostalgisches. Dafür waren die für uns zuständig. Heute fahre ich da wieder hin, aber heute gibt es die Bundeswehr nicht mehr. Dafür gibt es dann Cash. So sieht man sich wieder. Die Graue Festung, das war nochmal was Besonderes. Also nicht nur so toll war, sich mal so eine alte Dienststelle anzugucken, die man noch kannte, als sie belebt war. Das war schon beeindruckend. Auch hinten der Hof, wie sich schon so vieles geändert hat. Wow. Und dann noch ein wirklich tolles Versteck. Gut, ich hatte jetzt auch noch das zusätzliche Glück. Das ist das einzige Mal, dass ich mich im Moment über den Winter freuen konnte. Das hat mir sehr geholfen an der Stelle. Aber das ist ein wirklich tolles Versteck. Das finde ich irgendwie gelungen. Das hat Spaß gemacht. Das hat so ein Tick was von Besonderes. Kann ich also nur empfehlen. So, jetzt bin ich auch etwa oben an der Alster angekommen. Und na gut, ein Vorteil hat das Stadtkirchen schon. Das funktioniert auch ganz gut bei Winterwetter. Ja, hier muss ich nochmal testen. Jetzt ist hier mit Wind auf der Mütze, wie sich das denn anhört. Das muss ich sowieso mal einstreuen. Denkt bitte dran, das ist eine Es ist nicht der Podcast Nummer 1, es ist der Podcast 0.2 Alpha. Ich bin also noch völlig am Üben und stelle den eigentlich mal rein, weil ich natürlich auch Download probieren will. Also das Nachbearbeiten. Wie hört sich das im Autoradio an, wenn es letztendlich bei mir ankommt und. Ich bin jetzt hier in der Krug-Koppelbrücke. Das heißt ganz oben an der Alster, guck auf die City. Und die Außenalster ist fast komplett dicht. Da sieht man mal, was für eine Wärme da die Stadt hat. So, jetzt musste ich allerdings auch mal einen kleinen Sprint einlegen. Denn 300 Kilometer in einer Stunde knapp, ja, ist bei dem Wetter gar nicht so einfach. Jetzt sieht es aber gut aus, 300 Meter, 5 Minuten. Ich werde also pünktlich erscheinen. Danach habe ich gesehen, gibt es gegenüber noch ein Mystery. Den nimmt man natürlich gerne mit. Und dann fahre ich, glaube ich, auch nach Hause und beschäftige mich mal mit Audio City. Und schauen wir mal, was bei diesem Podcast auch rauskommt. So sage ich mal, falls der überhaupt je veröffentlicht wird und den einer bis zum bitteren Ende hört, vielen Dank. Denkt dran, wir sind immer noch in der 0-Punkt-Irgendwas-Version und das Format soll noch, schon noch ein anderes werden. Also soll dann um einen Cache gehen, längeren, den ich zusammen mit irgendjemandem mache, wahrscheinlich meistens mit Zibaiba, und bei dem wir uns dann über den Cache und auch über allgemeine Themen unterhalten. Bis jetzt sind dies hier alles immer noch technische Versuche. Okay, ansonsten kann ich nur das gleiche sagen beim Filmen. Raus, cachen.